Yeah. Als kleines, zierliches Baby erblickst du das Licht dieser Welt und mir ist nicht klar, was dieses Leben hier für dich bereithält. Du siehst die Welt mit ganz anderen Augen im Schutz deiner Eltern, wächst du heran, sprichst dein erstes Wort und fängst an zu laufen. Du interessierst dich für so viele Sachen, weil ich sehe dich heute und das Kinderzimmer krabbeln. Ich bin so stolz und kann's kaum erwarten, und doch hab ich Angst komplett zu versagen. Die Kringel läuft runter in mein Gesicht an diesen Tagen, wo ich dich so vermisst. Und die letzten Wochen waren nicht leicht, frag meine Mom, sie weiß, was ich mein. Hey, mein Sohn, wir lieben dich von ganzem Herzen, deine Mom und ich. Wir freuen uns auf dich, denn bald bist du da, wir warten auf dich, Finn Luca. Egal wo und wann, für dich bin ich da, weil ich dich liebe, Finn Luca. Wir freuen uns auf dich, denn bald bist du da, wir warten auf dich, Finn Luca. Egal wo und wann, für dich bin ich da, weil ich dich liebe, Finn Luca. Wer hätte gedacht, dass ich das mal sag? Ich bin glücklich, endlich. Das erste Mal, der Himmel scheint klar, der Ärger von gestern verschlingelt im Nu. Und das einzigste, was für mich zählt, bist nur du und deine Mom. Ich hoffe so sehr, da wo ihr seid, es geht euch gut. Ich blicke zurück an jenen Tag, als ich deine Mom das erste Mal sah. Es hat gleich gefunkt und eine Woche später bist du entstanden. Nach einem Monat machten wir gleich einen Test. Zwei Striche machten mein Leben perfekt. Mann, das war mein schönster Moment. Ab heute schwör ich bei Gott, das nimmt mir sicher keiner mehr weg. Wir freuen uns auf dich, denn bald bist du da, wir warten auf dich, Finn Luca. Egal wo und wann, für dich bin ich da, weil ich dich liebe, Finn Luca. Wir freuen uns auf dich, denn bald bist du da, wir warten auf dich, Finn Luca. Egal wo und wann, für dich bin ich da, weil ich dich liebe, Finn Luca. Ab jetzt dauert's nicht mehr lang, endlich werde ich Papa, das lange Warten hat sich gelohnt. Wir freuen uns, mein Sohn. Ja, es dauert nicht mehr lang, endlich wird sie Mama. All die Schmerzen haben sich gelohnt, endlich. Bald bist du da, wir lieben dich, mein Sohn. Wir freuen uns auf dich, denn bald bist du da, wir warten auf dich, Finn Luca. Egal wo und wann, für dich bin ich da, weil ich dich liebe, Finn Luca. Wir freuen uns auf dich, denn bald bist du da, wir warten auf dich, Finn Luca. Egal wo und wann, für dich bin ich da, weil ich dich liebe, Finn Luca.